Kapitel 7. Hoffentlich der ersehnte Aufbruch. Neue internationale Ziele vereinbart. Sie stehen auf der Bühne, sichtlich berührt von diesem Moment, und reißen die Arme in die Höhe. Freude steht den Chefunterhändlerinnen ins Gesicht geschrieben, aber auch unendliche Anstrengung. Der eine oder die andere hat Tränen in den Augen. Soeben haben die VertreterInnen von mehr als 190 Nationen einstimmig ein neues Übereinkommen zum Klimaschutz verabschiedet. Nach jahrelangem Ringen, inklusive eines vollkommen gescheiterten Gipfels in Kopenhagen 2009 und zweiwöchigen Verhandlungen, gibt nun ein 12 Seiten langes Dokument den Rahmen vor für die Bemühungen, die Erderwärmung auf einem erträglichen Maß zu halten. Und zum ersten Mal schließt es alle Staaten ein. Nicht nur entwickelte Länder wie beim Kyoto-Protokoll, sondern samt und sonders alle Nationen. Klein, groß, arm, reich. Von den Fidschi-Inseln bis China. Von den USA bis Madagaskar. Von Norwegen bis Argentinien. Dieses universelle Übereinkommen markiert den Beginn einer neuen Ära im Klimaschutz. Auch wenn KritikerInnen sich mehr Verbindlichkeit und klarere Emissionsobergrenzen gewünscht hätten, zum ersten Mal hat sich die Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf zwischen 1,5 und 2 Grad zu begrenzen und dafür auch den weiteren Weg vorgezeichnet. Ein Planet, eine Gelegenheit, es richtig zu machen. Und das haben wir getan, hier in Paris. Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben, sagt die damalige Chefin des UN-Klimasekretariats, die Costa-Ricanerin Cristina Figueres, an diesem denkwürdigen Tag und erfasst damit die allgemeine Stimmung im Saal.